بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine geehrten Geschwister, Alhamdulillah, das ist der vorletzte Unterricht vor Ramadan. Heute werden wir die kompletten Regeln im Schnelldurchlauf durchnehmen. Wir werden nicht alle Details durchgehen und wir werden auch nicht alle zu allen Sachen Beweise bringen. Das ist auch nicht die Art der Salaf, inshallah ta'ala. Ja, das, was notwendig ist, bringen wir. Und wir versuchen das schnell abzuarbeiten, inshallah ta'ala. Es sind heute sehr viele Sachen, die wir machen. Deswegen, inshallah ta'ala, wäre gut, wenn ihr euch das aufschreibt. Und es sind Sachen, die sehr, sehr wichtig sind für das Fasten. Wie das Regeln, die Regeln, was sind die Pflichten, was sind die Sondergebete, was bricht das Fasten und so weiter. Dann sollten wir das, inshallah ta'ala, aufschreiben. Wäre gut, wenn ihr das aufschreibt. Und allgemein habe ich gesagt, wer diese kurzen Unterrichte von, es sind jetzt fünfter Unterricht, noch sechster Unterricht, wer sie kurz zusammenfassen kann, hat inshallah ta'ala einen großen Segen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er fasst die Sachen zusammen und dann verteilt er das. Bi'idhnillahi ta'ala. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch Erfolg geben in dieser Sache. Die Regeln des Fastens. Wir fangen erstmal mit den Pflichten an. Was sind die Pflichten des Fastens? Man kann sagen zwei, man kann sagen drei Regeln des Fastens. Ihr werdet gleich merken, warum. Die erste Regel, und es geht hier um Ramadan erstmal, weil wir bereiten uns auf den Ramadan vor. Die erste Regel, und aber es ist auch allgemein, wenn jemand fasten möchte, ist die Absicht, An-Niyya. Ja, die Absicht, An-Niyya. Und allgemein, für das allgemeine Fasten, innamal a'malu bin-Niyat, sagt in Hadith von Umar. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, innamal a'malu bin-niyat, die Taten sind den Absichten entsprechend. Das heißt, deine Tat ist nur dann gültig, wenn du die richtige Absicht hast. Und so ist es bei Ramadan. Bei Ramadan ist es nur eine kleine Sache anders. Und zwar, beim freiwilligen Fasten kannst du aufstehen, wie es im Hadith überliefert ist, kannst du aufstehen, nichts essen, nichts trinken und keinen Geschlechtsverkehr haben mit deiner Ehefrau oder Ehemann. Und mitten am Tag, du hast mittags zum Beispiel noch nichts gegessen, noch nichts getrunken, weil du halt einfach nichts hast oder weil du nicht dazu kamst, dann sagst du, ich faste, ich habe schon einen halben Tag gemacht, faste ich den restlichen Tag. In Ramadan geht es nicht. In Ramadan muss die Absicht in der Nacht vor dem ersten Tag sein. Das heißt, wenn morgen Ramadan ist, mache ich heute Abend die Absicht für das Fasten. Und diese eine Absicht reicht für den restlichen Ramadan, weil du bist dann in Ramadan sowieso. Du wirst inshallah ta'ala immer diese Absicht haben, dann automatisch. Und die Stelle von der Platz der Absicht ist nicht der Mund oder die Zunge, sondern das Herz. Also ich spreche nicht diese Absicht aus, sondern ich fasse sie in meinem Herzen. Das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Es gibt nur eine Tat, wo man die Absicht ausspricht, und das ist der Hajj. Sonst in allen anderen Angelegenheiten, wer die Niyya fasst, das ist im Herz. Der Platz ist im Herz. Der Platz ist dafür im Herzen. Das heißt, du machst im Herzen dir das Fest, dass du sagst, morgen werde ich inshallah ta'ala fasten. Im Herzen, nicht auf der Zunge. Und dazu gibt es auch ein Hadith von Umar, wer das Fasten vor, also von Umar überliefert, wer das Fasten vor der Morgendämmerung nicht beabsichtigt hat, dessen Fasten gilt nicht, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Vor Fajr. Das heißt, du hast die Nachtzeit von Isha oder von Maghrib, wenn Maghrib eingetroffen ist eigentlich, dann ist der aktuelle Tag zu Ende und der neue Tag beginnt mit der Nacht im Mondkalender. So fasst du deine Absicht, deine Niyya in dieser Nacht und du hast Zeit bis Fajr eintrifft. Das ist komplette Nachtzeit. Und wenn Fajr eingetroffen ist und du hast nicht die Absicht gefasst, dein Fasten ist nicht gültig dann. Und das ist die Meinung der Jumhur, der Mehrheit der Gelehrten. Und die haben fast ein Ijma' in dieser Sache. Es ist heftig, wie viele dafür sind, subhanallah. Deswegen, man sollte das nicht verpassen. Also wenn morgen Ramadan wäre, dann direkt heute fasten, die Absicht fasten in dem Herzen, dass du morgen fastest. Das ist die erste Pflicht. Die Absicht in der Nacht vor dem ersten Tag für das Fasten zu nehmen. Die zweite Pflicht ist, und ich habe das alles eingefasst, die Enthaltung von Essen, Trinken und Geschlechtsverkehr. Enthaltung von Essen, Trinken und Geschlechtsverkehr. Wo ist der Beweis? Beweis ist in dem Koran-Vers. والله سبحانه رزاق، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الله سبحانه رزاق trinkt und esst, bis euch der Unterschied vom weißen Faden und dem schwarzen Faden klar ist vom Fajr. Also damit ist klar gemeint, wenn du in der Nacht anfängst zu essen, und es ist stockdunkel draußen, und wenn der zweite Fajr kommt, es gibt zwei Fajr, damit wir das klären, inshallah ta'ala. Es gibt Fajrul Kadib, der lügnerische Fajr, und Fajrul Sadiq, der aufrichtige Fajr. Im Deutschen kann man das nachgucken mit astronautischen Morgendämmerung und der nautischen oder astronomischen Dämmerung und der nautischen Dämmerung. Die astronomische Dämmerung ist der lügnerische Fajr und der nautische ist der wahrhaftige Fajr. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, der lügnerische Fajr, der kommt und du denkst, es wird hell, wenn du am Horizont schaust. Aber die Helligkeit, sie läuft nicht horizontal, sondern vertikal. Sie geht nach oben. Ja, sie geht nach oben oder nach unten. Sie geht nicht in der Linie waagrecht so. Danach, so eine 20 Minuten später oder eine halbe Stunde später, kommt Fajr al-Sadiq und dann siehst du eine horizontale weiße Linie. Dann ist oben schwarz und unten wird es hell. Das ist dieser weiße Faden von schwarzen Faden zu unterscheiden. Nein. Damit wir das richtig verstehen und richtig lernen. Taib, wo ist jetzt der Beweis, dass ich mich von Essen und Trinken enthalten soll? Das ist, was direkt danach kommt in dem Vers. Das heißt, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann verrichtet das Fasten bis zur Nacht. Layl beginnt bei, wenn die Sonne untergeht, dann ist Nacht. Allgemein, im Allgemeinen. ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Es ist Surah 2, Vers 187, in Surah Al-Baqarah ist das. ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Und dann fastet bis zur Nacht. Der größte Beweis für Geschlechtsverkehr, auch im selben Vers, ganz am Anfang, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala, es wurde euch erlaubt, in der Nacht vom Fasten, Achtung, in der Nacht vom Fasten, Geschlechtsverkehr mit euren oder zu euren, euch euren Frauen zu nähren. Euch euren Frauen zu nähren. Und nur eine kleine Anmerkung hier. Eine kleine Anmerkung. Und das ist subhanallah von der Weisheit vom Koran, von der Art und Weise, wie der Koran mit den Frauen umgeht. Aber warum, man liest öfters im Koran, warum nähert sich der Mann der Frau und nicht die Frau dem Mann? Das ist, damit die Frau schamhaftig bleibt, subhanallah. Allah subhanallah bewahrt sie im Koran mit diesen Aussagen. Weil normalerweise die Frau ist einschüchtern, ist zurückhaltend und der Mann ist drängend und wollend, subhanallah. Und so wie Allah uns erschaffen hat, so bringt er das im Koran wieder. Ja, wenn der Mann, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامُ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu euren Frauen. Weil die Frauen normalerweise nicht sich aufrappeln und stürmen und tun. Sie sind eher schüchtern und zurückhaltend. Und das ist das Schöne, subhanallah, das nebenbei. Auf jeden Fall, in der Nacht, erstmal war es in der Nacht auch verboten anfangs. Dann wurde es in der Nacht erlaubt. Das heißt allgemein im Ramadan ist der Geschlechtsverkehr verboten. Passt auf, allgemein im Ramadan, Tag oder Nacht war vorher. Allgemein im Ramadan ist es verboten und dann wurde es erlaubt in der Nacht. In der Nacht wurde es erlaubt, damit es einfacher gemacht wurde für die Muslime. Deswegen dieser Vers Anfang. Euch wurde in der Nacht des Fastens das Nähren zu euren Frauen erlaubt, halal gemacht. Na, das sind die zwei Punkte. Man kann sie auch drei, manche unterteilen, das sagen die Absicht, Enthaltung von Essen und Trinken. Und dann sagen sie als drittens Geschlechtsverkehr. Wir können das alles zusammenpacken, weil es ist Enthaltung von Essen, Trinken und Geschlechtsverkehr. Ja. Und wann fasten wir? Ganz wichtig, bevor von Fajr Aufgang, das heißt, wenn die Zeit von Fajr morgens Gebet eingetroffen ist, bis zum Maghrib Gebet. Bis dahin fasten wir. Das ist ganz wichtig. Ja. Nicht nachdem die Sonne aufgegangen ist, sondern Fajr-Gebet. Wenn zum Beispiel Fajr-Gebet ist jetzt um 4 Uhr, ja, und Maghrib bis um 9 Uhr. Dann von 4 bis 9 Uhr, du fastest. Und kein Essen, kein Trinken, kein Geschlechtsverkehr. Na, das sind die Pflichten. Das sind die Pflichten davon. Und wir gucken gleich, am Ende gucken wir, was passiert, wenn du das nicht einhältst. Was ist, wenn jemand versehentlich gegessen und getrunken hat? Jemand hat versehentlich gegessen und getrunken. Für den sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer versehentlich während des Fastens gegessen oder getrunken hat, soll sein Fasten weiterführen. Allah hat ihn gespeist und getränkt. Und der Hadith ist bei Bukhari. Man nasiya wa huwa sa'im, wer vergisst und er ist fasten, fa'akala aw sharib, er trinkt oder isst, falyutimma sawmah, er soll sein Fasten fortführen. Fa'innama at'amahu Allah wa saqah. Allah subhanahu hat ihn Essen gegeben und Trinken gegeben. Allah hat ihn gespeist und getränkt. Subhanallah. Und das ist eine Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala, die er einem gewährt hat. Dass, wenn du versehentlich, egal wie viel du gegessen und getrunken hast, ganz wichtig. Das heißt, du könntest dich hinlocken und richtig 2-3 Portionen essen und trinken und du bist richtig satt und nachdem du gegessen hast, dann fällt dir, hey, ich faste heute. Was soll man da machen? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, faste weiter. Allah hat dir Essen gegeben und dich gespeist und getränkt. Subhanallah. Es ist ein Ni'ma von Allah. Viele denken, oh nein, warum habe ich diese Sünde begangen? Ist keine Sünde. Allah hat dir das leicht gemacht, subhanallah. Fastet einfach weiter. Fastet einfach so weiter. Allah musta'an. Und das ist eine schöne Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Was ist jetzt, wenn jemand trinken muss oder essen muss wegen einer Krankheit? Wegen einer Krankheit. Er ist krank. Normal kranker, ja, nicht chronisch krank. Er ist jetzt krank geworden, erkältet und Husten und Fieber und er schafft nicht. Er muss essen und trinken. Weil Fasten ist nicht wichtiger als das Leben. Und was macht er? Diese Person, er isst und trinkt und er holt den Tag nach, ja, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran. Und wir haben das letzte Woche schon erwähnt. فَأَدَّتُمْ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Wenn es Leute gibt von euch, die krank sind oder auf Reise, da kommen wir auch dazu, krank oder auf Reise, die sollen dann an anderen Tagen fasten. Und das ist eine Ruchsa, eine Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala, die er seinen gläubigen Dienern gewährt hat. Naam. Und das ist sehr wichtig, inshallah ta'ala, dass wir diese Sachen aufschreiben und verstehen. Das heißt, wenn jemand krank ist, dann muss nicht fasten, du musst dich nicht zwingen zu fasten, zu essen und trinken. Ja, und wenn du nur leichte Schnupfen hast, dann ist das was anderes. Aber wenn du krank bist und du kannst nicht, du fühlst dich müde und schlapp und du musst was essen und trinken, besonders du musst Tabletten nehmen, dann machst du das. Und man muss sich nicht schämen. Ja, natürlich, du isst und trinkst nicht vor den Leuten, die fasten. Das ist von Adab, so ein Benehmen vom Fasten. Sondern du isst heimlich und isst, du trinkst heimlich. Und dann holst du den Tag nach, oder du holst die Tage nach, die du nicht gefasst hast. Und am besten die Sache aufschreiben. Weil der Mensch vergisst sehr schnell. Dann weißt du nicht mehr ein oder zwei, oder fünf oder sieben. Aufschreiben. Aufschreiben. Taib, was ist mit jemandem, der chronisch krank ist? Das haben wir letzte Woche auch kurz erklärt. Jemand, der chronisch krank ist, der tut für jeden Tag, den er nicht fasten kann, also er kann allgemein nicht fasten, diese 30 Tage, er gibt für diese 30 Tage, 29 oder 30 Tage, gibt er für jeden Tag einen Armenspeisen. Für jeden Tag einen Armenspeisen. Und zwar, wie wir es letzte Woche erwähnt hatten, eine vollwertige Mahlzeit. Also nicht einfach nur Reis hinknallen und das war's, sondern eine vollwertige Mahlzeit, ne, mit Reis und Nudeln oder Reis oder Nudeln, Fleisch und Salat, so wie du auch essen würdest. Und Getränke, so dass man satt wird, inshallah ta'ala. Das haben wir schon letzte Woche erklärt. Na, was ist jetzt mit dem Reisenden? Was ist mit dem Reisenden? Der Reisende, wir wissen, es gibt Khilaf, Meinungsverschiedenheiten in dieser Sache. Und die einen sagen, wer Kraft hat, kann fasten. Wer keine Kraft hat, der muss nicht fasten. Das ist so die Meinung. Die einen sagen, doch, du musst fasten, die anderen sagen, du musst nicht fasten. Allahu alam. Aber so die meistverbreitete Meinung ist, so, wenn du Kraft hast, fastest du. Und wenn du nicht Kraft hast, fastest du nicht. Und keiner tut den anderen hassen dafür, weil er isst und weil er nicht isst, wenn er auf Reise ist. Was ist aber die bessere Meinung? Was ist das Bessere auf der Reise? Das ist das, was viele Gelehrte sagen. Das heißt, wer trotzdem er Kraft hat, er nimmt die Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Egal, er ist auf Reise, er fastet nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat so gemacht. Immer wenn er auf Reise war, hat er nicht gefastet. Und er ist unser Vorbild. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Erleichterung gegeben. Der hat uns nicht umsonst diese Erleichterung gegeben. Ja, und deswegen nehmen wir diese Erleichterung an. Auch wenn du Kraft hast zum Fasten, dann fastest du nicht. Aber wenn du trotzdem fasten möchtest, du sagst, ich bin stark, ich möchte das trotzdem machen, tafaddal, kein Problem. Wir hassen dich nicht deswegen. Ja, und du hast uns nicht. Und dann ist das inshallah ta'ala in Ordnung. Ja. Auf jeden Fall, der Reisende hat auch die Möglichkeit, wenn er nicht fastet, die Tage, die er gereist ist, zum Beispiel 7 Tage, 10 Tage, warst du auf Reise, dann, wenn du zurückkehrst, diese 10 Tage holst du dann nach. Und immer aufschreiben, ganz wichtig, immer diese Sachen, wie viele Tage man gefehlt hat, wie lange man nicht gefastet hat, aufschreiben. Der nächste Punkt ist, was ist, wenn du ohnmächtig wirst? In der Nacht oder am Tag? Sagen wir mal am Tag, du wirst ohnmächtig. Du bist am Fasten, du wirst ohnmächtig. Und dann wachst du wieder auf. Normalerweise Ohnmacht dauert nicht lange, ein paar Minuten, eine halbe Stunde, Stunde maximal. Dann wachst du wieder auf. Kein Problem, du fastest weiter. Du fastest weiter. Ja. Was ist aber jetzt, wenn du hast angefangen zu fasten und dann du bist in Ohnmacht gefallen vor Fajr. Du hast zum Beispiel Qiyam al-Layl gebetet, du wolltest jetzt Zuhr essen. Du warst gerade am Essen oder direkt nach dem Essen, bist in Ohnmacht gefallen. Ja, und du hattest noch gar nicht die Absicht gefasst. Ja, du hattest noch gar nicht die Absicht gefasst. Ich rede nicht vom ersten Tag, ja, sondern mittendrin. Manche sagen, du musst für jeden Tag die Absicht fassen. Manche sagen, für den ersten Tag reicht. Und das ist das Richtige. Also du fallst in Ohnmacht und dann wachst du erst nach dem Fajr eingetroffen ist auf. Was ist dann? Du fastest einfach ganz normal, weil deine Absicht vom ersten Tag da ist. Fastest ganz normal weiter. Dann, wie ist das, wenn du jetzt Junub aufwachst und der Fajr ist schon eingetroffen? Ja, du hast jetzt einen feuchten Traum gehabt oder du hattest jetzt Geschlechtsverkehr mit deinem Mann oder deiner Frau und du wachst Junub auf. Ihr habt Zuhur verpasst, aber ihr wacht rechtzeitig zu Fajr auf. Was ist dann? Darf ich dann trotzdem fasten? Ist mein Fasten ungültig? Nein, der Fasten ist trotzdem gültig. Dann wäschst du dich ganz normal, machst du Russel, betest du Fajr und du fastest ganz normal. Kein Problem. Ja, ist überhaupt kein Problem. Es gibt Hadithe darüber, inshallah ta'ala, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Sachen auch so gemacht hat. Ja, also es ist kein Problem, wenn man Junub zur Fajr-Zeit aufwacht und dann erst dann duschen geht und dann Fajr betet. Ja, man muss nicht sozusagen nicht Junub in das Fasten reingehen, sondern es ist kein Problem, wenn du so aufwachst. Nein. Genauso ist es auch kein Problem, wenn du zum Beispiel tagsüber schläfst. Jetzt werden wir nachher sehen, wenn du tagsüber schläfst und du bekommst einen Traum, ja, und du musst dann duschen. Ja, du bekommst Träume und du wirst Junub. Junub heißt dieser Zustand, nachdem der Samenerguss ausgetreten ist. Oder das ist das andere bei den Frauen ausgetreten. Das gibt es bei Mann und bei Frau. Bei Mann ist Samenerguss und bei der Frau tritt das anderes aus. Ja, diesen Zustand nennt man Junub. Ja, wenn man in diese oder Janabe hat man auch oft das Junub oder Janabe, in dieser Zustand eingetroffen ist. Und du bist tagsüber, du hast Mittagsschlaf gehalten, dann machst du auf und du siehst, das Problem ist eingetreten. Was dann? Kein Problem, machst du Dusch, tust du Dusch und fastest weiter. Dein Fasten ist dadurch nicht gebrochen. Genau. Und genauso ist es auch, wenn die Frau jetzt ihre Periode hatte, die Frau hat ja einmal im Monat ihre Periode und jetzt ist sie in der Nacht rein geworden, also vor Fajr ist sie noch rein geworden und sie hat gesagt, okay, ich esse noch. Und dann hat sie die Zeit verpasst, Fajr ist eingetroffen, was ist mit ihr? Darf sie fasten oder nicht? Und auch hier die richtige Meinung ist, dass sie fasten kann. Dass sie fasten kann. Das heißt, wenn sie jetzt aufwacht, sie isst was zu Suhr, Ja, zu Suhoor, tut sie was essen, bevor das Fajr eintritt. Und dann, nachdem sie Adhan gehört hat, nachdem Fajr eingetreten ist, geht sie sich waschen und dann betet sie Fajr und dann fastet sie den Tag, ganz normal. Ja, das Fasten ist für diesen Tag gültig. Naam, das Fasten ist für diesen Tag gültig, bi'idhnillahi ta'ala. Das sind ein paar Angelegenheiten, die wir jetzt besprochen haben. Gehen wir über zu Sunnah-Handlungen beim Fasten. So eine Handlung beim Fasten. Das erste ist, sich beim Fastenbrechen zu beeilen. Sich beim Fastenbrechen beeilen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte das Maghrib-Gebet oder betete das Maghrib-Gebet nicht, bis er das Fasten gebrochen hatte, auch wenn es nur mit einem Schluck Wasser war. Das heißt, wenn Adhan eingetroffen ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sofort das Fasten gebrochen. Ja, sofort. Er hat nicht erst gewartet, bis der Adhan fertig war, oder er hat nicht gewartet, bis er gebetet hat, nein, sofort. Also es gibt viele solche Schlaumeier, die sagen, nee, ich warte, bis ich gebetet habe, dann bin ich ruhig. Nein, nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Uswatun Hasana, ist ein sehr gutes Vorbild für uns. Der Hadith in Tirmidhi ist authentisch. Er hat das Fasten sofort gebrochen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, heißt im anderen Hadith, pflegte das Fasten mit reifen Datteln zu brechen, bevor er betete. Wenn er keine fand, dann mit getrockneten Datteln. Wenn er auch davon keine fand, so nahm er ein paar Schlucke Wasser. Und dies ist überliefert bei Tabarani. Das heißt, Sunna ist auch mit einer reifen Dattel zu brechen. Wenn du nicht findest, trockene Dattel. Wenn du nicht findest, Schluck Wasser. Das ist auch Sunna. Was ist jetzt, jemand sagt, ich mag keine Datteln, ich will direkt Wasser trinken, ich brauche das. Kein Problem. Ja, du musst das nicht machen, wenn du, auch besonders wenn du es nicht magst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam mochte das und das ist kein Problem. Allgemein wichtig ist für uns hier, dass du Fasten brichst schnell. Maghrib ist eingetroffen, du brichst Fasten, und dann betest du und dann isst du inshallah. Na. Die zweite Sunna ist Bittgebet beim Fastenbrechen. Ja, wenn du jetzt Fasten brichst, dann Bittgebet. Ja, dann Bittgebet machen. Und es gibt viele Bittgebete vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die er uns überliefert hat, was man machen kann. Aber du machst auch selber für dich Bittgebete. Du kannst die Bittgebete machen, die Duas machen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und die findet man in Hasan Muslim wieder. Ja, du kannst schauen in Hasan Muslim. Kannst sie lesen. Und du machst auch Dua. Ja, während dem Fastenbrechen Dua zu machen, wird angenommen, inshallah ta'ala. Die dritte Sunna, die wir erwähnen, ist, den Suhoor herauszuzögern, so weit wie es geht. Ja, so wie es im Koran heißt, esst und trinkt, bis ihr den weißen Faden vom schwarzen Faden von der Morgendämmerung deutlich erkennen könnt. So wie wir es gerade erwähnt haben. So wie wir es gerade erwähnt. Das heißt, du frühstückst oder du isst in der Nacht. Ja, dieses Essen in der Nacht nennt man Suhoor, habe ich ja gerade gesagt. Dieses Suhoor, was du einnimmst, manche sagen Suhoor. Suhur, es gibt verschiedene, je nach Kultur, aber Suhur heißt auf Arabisch. Und dieses Suhur, dieses Essen, bevor Fajr eintritt, bevor das Fasten anfängt. Ja, und das ist Sunna zu essen. Ja, das ist auch von der Sunna zu essen, ist von der Sunna. Ja, kann man sich auch so einteilen, dass man sagt, Suhur essen und den Suhur rauszögern. So können wir das vielleicht aufschreiben. Und du ziehst es so lange raus, bis du sicher bist, dass Fajr eingetreten ist. Und das ist interessant. Weil viele tun immer so 10, 20 Minuten vorher abbrechen und sagen, ah, sicherheitshalber. Nee, nee, nee. Allah subhanahu sagt, bis du, Unterschied von weißem Faden, bis du es erkennst am Horizont, dass es jetzt Fajr ist. Ja, wie Ibn Abbas berichtet, dass ihn jemand fragte, zu ihm sagte, ich nehme den Suhoor ein, wenn ich Zweifel habe, höre ich auf zu essen und zu trinken. Er sagt, er isst Suhoor, ja, und wenn er Zweifel hat, er weiß nicht, dass es ob es eingetreten ist, hört auf zu essen und trinken. Daraufhin antwortet er, solange, also Ibn Abbas, Ibn Abbas, wer ist Ibn Abbas? Allah Akbar, wir werden inshallah eine Reihe machen, damit wir mal wissen, wer diese Leute sind. Wenn wir sagen Ibn Abbas, dann muss man euch wackeln, subhanallah. Das ist eine Säule des Wissens, subhanallah. Er ist Tarjuman al-Quran. Der ist derjenige, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Dua gemacht hat, Allahumma faqihu fi din, wa allimhu ta'wil. Aber der Prophet sagte, gib ihm Verständnis in der Religion und lehre ihm die Erklärung vom Koran, subhanallah. Allahu Akbar. Er sagte, solange du Zweifel hast, kannst du weiter essen, bis du keinen Zweifel mehr hast. Allahu Akbar. Guck mal eine Erleichterung. Guck mal eine Erleichterung von Das ist eine Erleichterung. Der Islam ist leicht und schön. Wir müssen es nicht schwer machen. Bis du dir sicher bist. Da sagt einer, ja, ich wohne in der Stadt, um mich herum sind Wolkenkratzer. Wo soll ich erkennen das? Du schätzt das ungefähr. Zum Beispiel auf deine Uhrzeit, die stimmt plus minus 20 Minuten. Du schätzt das ungefähr. Du schätzt das. Zum Beispiel ist es 4 Uhr etwa. Dann konzentrierst du dich auf 4 Uhr. Wenn du 4 Uhr erreicht hast, dann stoppst du. Fertig. So, dass du auf die letzte Minute sozusagen. Na. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, ein Muslim überliefert, der Unterschied zwischen unserem Fasten, Achtung, unserem Fasten und dem Fasten der Juden und der Christen ist das Einnehmen von Suhur. Allahu Akbar. Das heißt, unterscheidet euch, indem ihr esst. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in jeder Sache hat er sich unterschieden. Unterscheidet euch von Juden und von Christen, indem ihr, bevor Fajr eintritt, noch isst. Allahu Akbar. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in Bukhari Muslim, nehmt den Suhur ein, denn in ihm ist Baraka, in ihm liegt Segen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und legt noch einen drauf, er sagt, meine Umma bleibt so lange im Guten, wie sie das Fastenbrechen vorzieht, also beeilt sich im Fastenbrechen und den Suhur verzögert. Das heißt, wenn Fastenbrechen ist, beeilst du dich, und wenn du morgens isst, dann verzögerst du es, solange es geht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was für eine schöne Umma. Was für ein schöner Prophet. Was für eine schöne Religion. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das waren die Sunnan beim Fasten. Man kann jetzt von den Sachen, die ich bei Erwünschtes erwähnen würde, einige fügen das auch zu Sunnan-Sachen dazu, andere wiederum nicht. In einigen Sachen gibt es Meinungsverschiedenheiten. Aber allgemein kann man das unter Erwünschtes, so Mustahabbat, Mandubat, also den erwünschten Sachen hinzufügen. Das erste ist, dass man nicht nur mit Essen und Trinken und Geschlechtsverkehr enthaltet, sondern auf seine Zunge und seine Körperteile aufpasst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass der beste Muslim ist wer? Derjenige, vor dem die Menschen vor seiner Zunge und seine Hände bewahrt sind. Das heißt, du bewahrst deine Zunge, wie wir das am Anfang hatten. Ja, wie wir das am Anfang hatten. Du bewahrst deine Zunge, du erziehst dich selber, bewahrst deine Körperteile, du passt auf, dass du nicht Schlechtes machst, dass du nicht Schlechtes sagst, dass du nicht Schlechtes zu Schlechtem gehst oder Schlechtes hörst, dass du niemandem Schaden hinzufügst und so weiter. Und dadurch ehrst du den Ramadan besonders in dieser Sache. Und natürlich, du versuchst viele gute Taten zu machen. Viel Gutes zu sprechen, viel Gutes zu machen, viel Dhikr sollte man machen, dann viel Koran lesen natürlich, besonders viel Koran lesen. Und lasst mich euch eine Sache sagen, meine lieben Geschwister, also für diejenigen, die jetzt nicht wirklich Koran lesen können, oder denen es schwerfällt, zu denen sage ich, versucht so viel wie möglich zu lesen, aber versucht mal den Koran auf Deutsch oder in eurer Sprache, den ihr versteht, einmal komplett durchzulesen. Einmal komplett durchzulesen. Im Deutschen liegt nicht die Belohnung, wie wenn du es Arabisch liest. Aber es hat mehr Nutzen für dich, wenn du das verstehst, wenn du es einmal mal gelesen hast, wie wenn du es auf Arabisch liest und du verstehst es nicht. Und für diejenigen, die Koran lesen können und die flüssig sind, die wissen das selber. Lest durch 2, 3, 4 Mal so oft ihr könnt den Koran. Aber guckt auch die Tafsir nach. Lest auch das Deutsche nach, wenn ihr braucht. Guckt die Erklärung nach, sodass ihr profitiert von Ramadan. Und nicht nur, dass es ein Runterrattern ist und ihr versteht gar nicht, was ihr der sagt. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, besonders hier. Dann haben wir als nächstes Punkt, viel freiwillig beten. Am Nacht oder am Tag. Immer wenn du Zeit hast, Lust hast. Der eine kann viel mehr Koran lesen, der andere mehr Dhikr machen, der andere kann mehr beten. Viel freiwillig besonders in der Nacht, aber kannst auch am Tag. Viele gute Taten. Versuche die Gemeinschaftsgebete, die Gebete in der Gemeinschaft zu beten. Versuche viel zu spenden. Und auch ganz wichtig, ladet euch gegenseitig zum Essen ein, subhanallah. Ladet euch ein. Und wenn ihr eingeladen werdet, dann geht hin. Außer ihr habt einen richtigen Grund. Ja, außer ihr habt einen richtigen Grund. Ja, die Einladung anzunehmen ist Pflicht. Ja, ist eines der Rechte des Gläubigen gegenüber den anderen. Ja, wenn ich euch jetzt einlade, ihr müsst alle zu mir zum Essen kommen, ohne Ausnahme. Das ist eine Pflicht für euch. Außer ihr sagt, das ist jetzt zu weit, ich habe Kinder, die müssen schlafen, die haben Schule und meine Mutter ist krank und ich bin krank. Aber normalerweise, die Nachbarn, die Freunde, die laden sich gegenseitig an. Und das ist wichtig, man kommt Belohnung davon. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer einen Fastenden speist, bekommt denselben Lohn wie er, ohne dass sich dessen Lohn dadurch verringert. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was sage ich besonders zu den Schwestern, die ihre Periode haben und die nicht fasten können? Ihr kriegt trotzdem den Lohn natürlich. Subhanallah, das ist eine sehr schöne Sache. Viele denken von den Schwestern, oh, ich habe Periode, wieso, ich würde gerne fasten. Allahu Akbar, du fastest nicht, kriegst den gleichen Lohn, als ob du gefastet hättest, dann holst du das Fasten nach und kriegst nochmal den Lohn vom Fasten selbst. Allahu Akbar, was für eine Erleichterung ist das denn? Subhanallah. Auf jeden Fall sage ich besonders zu den Schwestern, die nicht fasten können, ladet andere Schwestern ein, fast speist sie und ihr kriegt noch deren gefasteten Tag. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das ist sehr schön. Das ist was sehr, sehr Schönes. Ladet euch gegenseitig ein. Ja, und natürlich ganz wichtig für die Leute, die eingeladen werden. Ja, na, subhanallah, bleibt nicht so lange. Der Ramadan ist nicht dazu da, dass man da sitzt stundenlang und redet. Nein, nein. Ihr kommt zum Essen, trinkt ein bisschen, trinkt Tee und tschüss. Raus. Gehen. Direkt, ich sage das direkt, weil der Ramadan ist natürlich nicht dazu da. Ihr betet Maghrib, geht zum Essen, unterhaltet euch ein bisschen, vielleicht halbe Stunde und dann geht ihr zum Maghrib, zum Isha-Gebet, Tarawih-Gebet, beten und dann sowieso alle gehen nach Hause, subhanallah. Und am besten noch vorher, wenn ihr nicht mit Frauen und Kindern zur Moschee geht, Frau und Kind nach Hause bringen und dann zur Moschee. Lasst nicht die Frau und Kind, außer der Gastgeber will das so. Aber normalerweise macht man das nicht so im Ramadan, dass man dann bleibt. Also der andere will eigentlich zur Tarawih gehen und du bleibst und redest und redest und redest. Und der andere will eigentlich über Allah und seinen Gesandten etwas lesen und hören und du redest über Fußball und andere Sachen. Allah muss da an. Ramadan ist dazu da, dass man sich bemüht für Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jetzt kommen wir mal über zu den Sachen, die erlaubt sind. Zu den Sachen, die erlaubt sind. Und das erste, was ich erwähne, ist Siwak. Warum habe ich das nicht unter erwünscht oder sogar Sunna-Sachen erwähnt, weil es Meinungsverschiedenheiten darin gibt. Es gibt Meinungsverschiedenheiten in Siwak, ob es erlaubt ist, ob man es tun sollte, tun muss oder tun darf. Deswegen habe ich das unter Erlaubtes reingesetzt mit dem Schrägstrich zu Zähneputzen. Das heißt, du darfst tagsüber auch deine Zähne putzen. Du musst aber aufpassen, dass nichts in dein Hals gerät oder in deinen Magen gerät. Weil sobald etwas in den Magen kommt, dann ist es vorbei. Und bei Siwak normalerweise passiert es nicht, außer du verschluckst ein paar so Teile vom Siwak. Aber wenn du fastest, ist es erlaubt, Siwak zu benutzen. Ist kein Problem. Dann als zweites ist, Hijama zu machen oder Hijama machen zu lassen. Ist erlaubt. Ist nicht verboten. Und auch diese Sache gibt es Meinungsverständnis. Aber es ist erlaubt. Aber es gibt keinen authentischen Beweis dafür, dass es verboten ist. Dann, was nächstes erlaubt ist, die Ehefrau zu küssen und zu umarmen, wenn man älter ist und oder, Achtung, und oder sicher vor der Fitna. Was meine ich damit? Das heißt, wenn du kein Problem damit hast, also tagsüber, du gehst jetzt zur Moschee oder du gehst raus zur Arbeit, gibst deine Ehefrau oder Ehemann einen Kuss und umarmst sie und das führt dich nicht gleich zu irgendwelchen Gelüsten, dass du sie übermannen willst, sondern sagst du dir, ist kein Problem, ist ganz normal, ich gebe Kurs, dann gehe ich arbeiten, kein Problem. Ja, normalerweise bei den Jungen ist das diese Sache Problem, deswegen kein Küssen und kein Umarmen. Darauf kommen wir gleich. Aber wenn du so älter bist und du bist für das Fitness sicher, ist das erlaubt, deine Ehefrau zu küssen und zu umarmen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Dann nächster Punkt, ihr seht, ich mache ein bisschen schneller. Ja, wir sind schon bei, die Zeit ist eigentlich schon voll, aber wir machen noch inshallah ta'ala, damit wir das fertig kriegen. Der nächste Punkt, was erlaubt ist, ist Aderlass bzw. Blutentnahme oder Blutuntersuchung oder Dialyse. Ist erlaubt. Ist erlaubt. Im Ramadan das zu machen. Nächster Punkt ist Essen abzuschmecken. Weil wo sind unsere Geschmacksnerven? Nicht im Hals, nicht im Magen, aber in der Zunge. Essen abschmecken. Auch wenn das bei einigen Makruh ist und verpönt ist, bei anderen ist es nicht erlaubt. Bei allen Sachen gibt es Meinungsverschiedenheiten. Aber im Endeffekt gibt es keine Beweise. Es gibt sogar Beweise dafür. Essen abschmecken ist erlaubt, aber ohne musst du aufpassen, dass es nicht in deinen Hals kommt oder in deinen Bauch. Weil sobald etwas in den Hals kommt, geht es in den Bauch und dann ist es vorbei. Dann was noch erlaubt ist, Schminken ist erlaubt. Dann ist noch was erlaubt, Parfüm ist erlaubt. Dann haben wir Augen, Nasen, Ohrentropfen, Zäpfchen. Ist erlaubt. Und bei Nasentropfen muss man ein bisschen aufpassen. Ja, wenn du Nasentropfen machst, da muss man aufpassen, dass nicht etwas in den Hals und dadurch in den Magen geht. Ja, wer sich unsicher ist, lieber lassen die Nasentropfen. Aber allgemein Ohrentropfen, Augentropfen, Zäpfchen, kein Problem. Dann haben wir Asthma-Spray, Sauerstoffspray, erlaubt, kein Problem. Penicillinspritze, Insulinspritze oder Spritzen, die in die Venen oder Muskeln gehen. All diese Spritzen, die nicht nahrhaft sind, sind erlaubt. Dann Betäubung der Zähne, Füllen der Zähne, Reinigung der Zähne, alles erlaubt. Dann was haben wir noch? Schwimmen und tauchen gehen, ist erlaubt. Aber auch hier aufpassen, weil ihr wisst, beim Schwimmen und besonders beim Tauchen kann man sich schnell verschlucken. Und sobald du etwas verschluckst, ist es vorbei. Ja. Ausgenommen die Spucke. Das ist unser nächster Punkt. Spucke runterschlucken, kein Problem. Jemand zum Beispiel bei einem, der redet, wenn er redet, dann entwickelt sich viel Spucke und er schluckt das runter, kein Problem. Das ist kein Problem. Oder er macht dieses kurze Runterschlucken, das bricht nicht das Fasten. Dann so die Lippen befeuchten, ist kein Problem. Lippenstift ist kein Problem. Duschen, baden ist kein Problem. Oder sich, wenn es warm ist, kaltes Wasser über den Kopf, kein Problem. Ist alles erlaubt. Dann Mund ausspülen ist erlaubt. Sogar gurgeln ist erlaubt. Aber auch bei beiden immer diese Sache, was in den Mund reingeht, aufpassen. Sobald etwas reingeht, ist vorbei. Nasenbluten, wenn du Nase, aus der Nase blutest, kein Problem. Du darfst Haare schneiden, du kannst Nägel schneiden, du kannst Henna machen, Nagellack machen. Alles erlaubt. All diese Punkte sind erlaubt. Räucherstäbchen anmachen. Ich erwähne das absichtlich, weil manche haben gesagt, es ist nicht erlaubt. Aber ist erlaubt. Räucherstäbchen ist erlaubt. Und dazu kommen wir auch gleich nochmal. Das sind so die gängigsten Sachen, was mir eingefallen sind, was ich auch in dieser PDF erwähnt hatte. Die PDF kann sich jeder runterladen auf meiner Webseite. Bezüglich der Sachen, die Fragen und Antworten, die häufig gestellten Fragen und Antworten, kurz zusammengefasst und erklärt, welcher Gelehrte das gesagt hat, habt ihr das alles auf Papier und Schalter. Das könnt ihr euch ausdrucken und aufhängen, dann wisst ihr immer Bescheid. Na, das sind die Sachen bezüglich, was erlaubt ist. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, damit wir langsam zum Ende kommen, weil wir haben noch ein paar Fragen, inshallah ta'ala. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt jetzt schon tippen. Nein. Was bricht denn das Fasten? Was bricht das Fasten? Das erste natürlich absichtliches Essen und Trinken. Absichtliches Essen und Trinken. Und wir haben vorhin erwähnt, den Hadith, man nasiya wa huwa sa'im, fa akala aw shariba. فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَى. Wer versehentlich isst oder trinkt und er ist fasten dabei, vervollständigt den Fasten, dann Allah hat ihn gespeist und getrunken. Und es gibt noch den anderen Hadith: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهَ عَلَيْهِ. Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt: Allah vergibt meiner Umma ihre Fehler, das was sie vergessen hat und das was sie verhasst ist oder unter Zwang ausführen muss. Aber was ist, wenn jemand absichtlich ist? Ja, absichtlich. Wer absichtlich ist, dessen Fasten ist gebrochen. Was muss diese Person machen? Und ich habe darüber viel nachgeforscht, weil diese Sache hat mich sehr beschäftigt. Ja, und es gibt viele Meinungsverschiedenheiten in dieser Sache. Und es gibt manche, die sagen, wie Imam Malik und Abu Hanifa, dass sie die gleiche Sühne bekommen, wie wenn jemand Geschlechtsverkehr hatte. Das heißt, sie müssen Sühne zahlen. Und wir kommen dazu gleich. Das heißt, du musst Taube machen, du musst Sühne zahlen und den Tag nachholen. Andere sagen, du musst nur Taube machen. Du musst weder den Tag nachholen, noch Sühne zahlen. Weil sie sagen, es bringt nichts. Weil absichtlich nicht zu fasten, ist eines der größten Sünden. Weil zu fasten im Ramadan gehört zu den Säulen des Islam. Allahu Akbar. Die fünf Säulen im Islam. Und eine davon ist Fasten im Ramadan. Und wer das absichtlich nicht macht, hat eine große Sünde gemacht. Und große Sünden, die kann man nicht einfach machen. Und sie sagen auch, dadurch, dass eine Ibadah, eine Anbetung, Zeit, oder eine Anbetung, die zeitlich begrenzt ist, die kannst du nicht nachholen, weil die Zeit. Und diese Segen, die du da drin hattest, den wirst du nie wieder bekommen. Auch so natürlich, du hast verschlafen und du hast vergessen, das sind andere Themen. Aber wenn du es absichtlich machst, dann kannst du das machen. Nur deine Reue nimmt das zurück. Das ist die zweite Meinung. Und dritte Meinung ist von Imam Shafi und Imam Ahmed, die sagen, du musst Taube machen, du musst keine Sühne zahlen, aber du musst den Tag nachholen. Ja, du musst Taube machen. Muss jemand, der absichtlich nicht, der muss Taube machen, muss Reue zeigen, muss bereuen, aufrichtig. Und er muss den Tag nachholen, aber er muss nichts zahlen. Und sie sagen aber auch noch zusätzlich dazu, er soll viele gute Taten machen, um zu zeigen, Allah subhanahu wa ta'ala, dass er bereut hat auch. Ja? Und auch, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Die guten Taten löschen die schlechten Taten aus. Die guten Taten löschen die schlechten Taten. Das heißt, und sie sagen auch, wenn jemand von einem, zum Beispiel du vom Fasten sind wir jetzt, dann soll er nach dem Ramadan öfters freiwillig fasten. Wenn jemand absichtlich Gebet verlässt, soll er öfters absichtlich freiwillig beten. Ja? Also öfters freiwillig beten und so weiter. Und er soll öfter, er soll viele gute Taten machen und bereuen. Und inshallah ta'ala wird ihm Allah subhanahu wa ta'ala das vergeben. Warum? Warum diese Sache? Warum erwähnen sie speziell viele gute Taten machen, besonders in dieser Sache? Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich abfragt und zum Beispiel dein Fasten ist unvollständig, wegen irgendetwas, ein Tag fehlt dir, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, guckt in den freiwilligen Taten bezüglich Fasten. Hat er freiwillig gefastet? Wenn ja, dann nimmt so viel, wie es genügt, um diese fehlende Pflichttat zu stellen, dass du nicht ins Feuer misst. Denn sobald eine Pflichttat fehlt, ist für dich das Feuer Pflicht geworden. Allahu Akbar. Sobald eine Pflichttat fehlt, Feuer, außer natürlich Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dir. Das liegt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir reden allgemein. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt. Yaghfiru liman yasha. Und Allah subhanahu wa ta'ala vergibt, wie man will. Wa yu'adhibu man yasha. Und bestraft, wie er will. Allah kann machen, was er will. Aber allgemein, dass du viele gute Taten machst und dich darin bemühst, inshallah ta'ala. Sehr, sehr wichtig. Bismillah ta'ala. Tayyib, das war jetzt Essen und Trinken. Absichtlich Essen und Trinken bricht das Fasten. Was soll man tun, wenn man absichtlich gebrochen hat? Bereuen, den Tag nachholen. Ja? Keine Sühne, aber viele gute Taten dafür. Und zwar viel Fasten. Freiwillig. Das zweite, was das Fasten bricht, ist Geschlechtsverkehr oder Samen, absichtlicher Samenerguss oder Erguss bei der Frau. Ja? Absichtlicher Geschlechtsverkehr und absichtlicher Samenerguss oder Erguss bei der Frau. Das ist absichtlich. Jetzt, wer vom Küssen oder Berühren Lusttropfen ausstößt, Lusttropfen, Achtung, wir unterscheiden im Islam zwischen Lusttropfen, Erguss und wir kommen gleich. Also, wer durch Küssen oder Berühren oder Nachdenken oder Gucken, ja, Lusttropfen aus, sobald kommt Lusttropfen raus, er muss den Tag nachholen. Er muss den Tag nachholen. Sein Fasten ist gebrochen. Er muss den Tag nachholen. Und natürlich bereuen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und er muss aber trotzdem sich weiterhin den Tag enthalten. Da kann ich sagen, okay, jetzt genauso auch bei jemand absichtlich bricht. Aber wenn jemand Lusttropfen ausstößt durch Küssen oder Berühren oder sonst irgendwas, er enthält sich trotzdem. Sein Fasten ist gebrochen, ist nicht mehr gültig. Er muss es nachholen, aber enthält sich trotzdem. Dann, wer einen Samenerguss bekommt, durch Küssen oder Berühren, muss Sühne leisten. Ja? Bereuen und nachholen. Ja, bereuen und nachholen. Samenerguss, also wer Geschlechtsverkehr hat, ja, oder Erguss bei der Frau, wer Geschlechtsverkehr. Oder ihr habt keinen Samenerguss, aber trotzdem Geschlechtsverkehr. Sobald sich Geschlechtsverkehr ist, sobald sich die zwei Intimbereiche berühren. Berühren. Ja, sobald sie sich berühren, ist vorbei. Ist vorbei. Was ist die Sühne, die man machen muss? Sklaven befreien oder 60 Tage fasten oder 60 Arme speisen. Und zwar für jeden Tag, an dem er das macht. Wenn du das jeden Tag machst, musst du das für jeden Tag machen. Das heißt, wenn du absichtlich Geschlechtsverkehr hast oder Zusammenerguss kommt oder nicht, aber du hast Geschlechtsverkehr, dann musst du den Tag nachholen. Du musst bereuen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was noch? Du musst 60 Tage fasten. Sklaven befreien können wir eigentlich hier in Deutschland können wir das streichen. Das Ende der 60 Tage Fasten hintereinander. 60 Tage hintereinander fasten, ganz wichtig. 60, das ist die Mehrheit, sagt diese Meinung. 60 Tage hintereinander fasten. Wenn du das nicht kannst, dann 60 Arme speisen. Und das ist bevorzugt in unserer Zeit, dass man 60 Arme speist, davon haben die Armen mehr davon. Ja, wenn du 60 Tage fastest, hat der Arme nicht so viel davon. Na, das dritte ist absichtliches Übergeben. Absichtliches Übergeben. Also wer unabsichtlich übergibt, ist kein Problem. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer erbrechen muss, braucht nicht zu wiederholen. Also wer das, bei wem das Erbrechen rauskommt, ohne dass er es will, ja, der muss nicht wiederholen. Kein Problem. Ja, der fastet auch ganz normal weiter. Ja, zum Beispiel, du ganz normal, du sitzt auf einmal wieder schlecht, du übergibst dich, kein Problem. Ja, du übergibst dich und dann fastest du weiter. Und dann sagt der Prophet, aber wer das Erbrechen herbeigeführt hat, muss wiederholen. Also wenn du den Finger steckst, absichtlich brichst, dann musst du den Tag nachholen. Du musst bereuen und den Tag nachholen. Na, das vierte, was was das Fasten bricht, ist der Eintritt der Periode oder Wochenbett bei der Frau. Eintritt, sobald mitten am Tag und auf ihre Periode kommt, halas, der Tag ist weg. Sie muss diesen Tag und was alles, was danach kommt, nachholen. Genauso auch bei Wochenbett. Wenn die Frau zum Beispiel schwanger ist, mitten in Ramadan, kommt ihr Kind, ja, und sie geht ins Krankenhaus und sie bekommt das Kind, dann vorbei an den Tag. Der Tag ist gegessen für sie, die muss den Tag nachholen und die Tage, die danach kommen. Na, das waren jetzt vier Punkte. Vier Punkte. Na, der fünfte Punkt ist, die Absicht, wenn jemand die Absicht nimmt, das Fasten zu brechen, auch wenn es nicht bricht. Jemand sagt, ich werde jetzt mein Fasten brechen. Und er hat sich das wirklich vorgenommen, aber er findet nichts zum Essen zum Beispiel. Trotzdem, sein Fasten ist gebrochen. Das heißt, er hat feste Überzeugung. Nicht, er ist im Zweifel. Aber manchmal haben wir so Zweifel, haben wir so Schwächeanfälle, sagen, oh, soll ich jetzt Fasten brechen oder nicht? Ich weiß, das ist nicht damit gemeint. Nein, wenn du sagst, ich will jetzt und ich werde jetzt Fasten brechen, mir egal, und du hast es dir fest vorgenommen, an dem Moment, wo dir diese Überzeugung in deinem Herzen gespeichert ist, ist dein Fasten gebrochen, ob du isst oder nicht. Dadurch ist dein Fasten gebrochen. Absicht, die Absicht, das Fasten zu brechen, ja, oder mit der festen Überzeugung sozusagen. Sechstens, das ist ein Austritt vom Islam, ist eingeschlagen. Wer den Islam verlässt, das Fasten ist gebrochen. Siebtens, nahrhafte Spritzen. Siebtens, nahrhafte Spritzen. Das bedeutet, wenn jemand eine Spritze bekommt, die Nahrung enthält, die nahrhaft ist, tut diese Spritze das Fasten brechen. Achtens ist absichtliches, wo fangen wir vorher an? Achtens, Rauchen, Nikotinpflaster oder ähnliches. Rauchen, Nikotinpflaster oder ähnliches. Nein, hier ist ein bisschen was los. Inshallah, Tali, kein Problem für euch. Das war schon. Alhamdulillah. Rauchen, Nikotinpflaster oder ähnliches. Ja, alles, was in diese Richtung geht, bricht das Fasten. Bricht das Fasten. Und mit dem enthalten ist absichtliches Einatmen von Rauch. Also wenn jemand, er sagt, ich rauche zwar nicht, aber ich stehe neben dem Raucher und atme das ein. Oder so mit Mund oder Nase tut es einatmen. Ja, dann ist sein Fasten ist gebrochen dadurch. Ja, Allah musste ein. Warum ist das so? Es gilt auch bei Räucherstäbchen. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Wenn jemand Räucherstäbchen anmacht, sagt, ich rauche nicht, aber ich nehme diesen Rauch. Weil der Rauch hat spezielle Sachen, die sich in deinem Hals absetzen und dann in deinen Magen wandern. Und dadurch wird es gebrochen. Und darum geht es, damit wir uns nicht falsch verstehen. Und der zehnte Punkt ist, worüber es, ich kenne keine Meinung zwischen, aber es gibt bestimmt eine leichte Meinung, die dazu, die sagt, das ist nicht so, aber ich kenne bis jetzt keine, Allah muss da an, und zwar Kaugummi. Alles neu ist, ja, diese Sache. Kaugummi. Kaugummi bricht auch das Fasten. Ja. Allein dadurch, dass du Geschmack hast und dieser Geschmack, den tust du runterschlucken und so weiter. Allein deswegen. Allein, also das Kauen selber ist normalerweise kein Problem. Man könnte auch auf einen Stift oder auf einen Siwak rumkauen. Aber dadurch, dass die Kaugummis Geschmack haben und dieser Geschmack, der landet dann in deinem Bauch, das bricht dein Fasten. Im Allgemeinen kann man sagen, alles, was in deinen Bauch kommt, bricht das Fasten. Alles, was in deinem Bauch kommt, durch den Hals, in deinem Bauch oder durch eine Spritze, die nahrhaft ist, ja, das bricht dein Fasten. Das bricht dein Fasten. Na, jetzt sind wir schon sehr knapp bei der Zeit. Es kann sein, dass wir beim Mix LR ausgehen. Wem das ausgeht, der kann den letzten Teil vom Unterricht in Schauer der Aller anhören. Die Fragen werden dann auf Facebook beantwortet. Die Zeit beim Mix, nur noch 30 Sekunden, dass ihr Bescheid wisst. Das wird sich automatisch abschalten. Wenn ihr weiter mithören wollt, auf Facebook inshallah ta'ala umschalten. Barakallahu fikum. Ansonsten Fragen schicken inshallah ta'ala, machen wir nächste Woche. Tayyib, wir machen noch als Abschluss nicht Erwünschtes. Was ist nicht erwünscht während man fasten? Das ist das Erste, was wir vorhin erwähnt haben. Küssen und Umarmen der Ehefrau, wenn man jung ist und die Fitna befürchtet. Und das ist, die Gelehrten haben das eigentlich in drei Kategorien eingeteilt. Und das ist einmal haben sie gesagt, das ist haram, einmal verpönt und einmal erlaubt. Erlaubt haben wir gerade durchgenommen. Verpönt ist, wenn du denkst, du könntest da reinfallen. Und haram, ja, das ist dieses verpönt nicht erwünscht, was wir haben, wenn du jung bist und die Fitna befürchtest. Und haram ist, wenn du weißt, sicher, wenn du deine Ehefrau küsst oder deinen Ehemann küsst, dass das dir passiert, dann ist es sowieso nicht erlaubt für dich. Dann ist diese Sache nicht erlaubt für dich. Na, was ebenso nicht erwünscht ist, ist zu intensiv Mund oder Nase ausspülen. Besonders Nase. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, spüle deine Nase intensiv, außer wenn du fastest. Also wenn du Wudu machst, einatmen, so dieses reinziehst, dieses intensiv, sollst du allgemein intensiv machen, außer wenn du fastest, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann drittens, Fasten brechen bei Unsicherheit. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du dir unsicher bist, ob schon Maghrib eingetroffen ist oder nicht, du bist dir unsicher. Dann was? Und du betrübst trotzdem dein Fasten, dann ist dein Fasten gebrochen, weil du warst dir unsicher. Du musst dir sicher gehen, dass Maghrib eingetroffen ist, weil besonders hier, wenn wir den Adhan nicht hören, du musst dir sicher gehen, so wie wir es bei Suhoor hatten, du musst dir sicher gehen, dass Fajr eingetroffen ist, damit du aufhörst. Ja, so ist es auch, du musst dir sicher gehen, dass Maghrib eingetroffen ist, damit du anfängst zu essen. Und so ist diese Grundlage in Usul al-Fiqh, Grundregeln des Fiqh, ist, dass wenn du, dass die Zweifel lösen nicht die Sicherheit ab. Also Sicherheit bleibt, der Zweifel wird nicht weggelöst von Unsicherheit. Und vierte ist, was nicht erwünscht ist, dich in irgendeine Lage zu bringen, dass das Brechen hervorbringt bei dir. Also dich in irgendeine Lage zu bringen, wodurch du Fasten brechen musst. Na, und zum Abschluss noch eine wichtige Sache ist, was ist mit jemandem, der hat Fastentage und hat ohne Grund, ohne einen richtigen Grund, die Tage nicht nachgeholt und der nächste Ramadan ist eingetroffen. Das heißt, du musst eigentlich, wenn du Tage hast vom Ramadan, bis zum nächsten Ramadan deine Tage nachholen. Außer du hast einen heftigen Grund, zum Beispiel chronische Krankheit und Reise und solche Sachen. Wenn du keinen Grund hast und nächster Ramadan ist eingetroffen, dann musst du diese Tage nachholen und du musst für diese Tage zahlen. Ja, einen Abend für jeden Tag speisen. Das ist ganz wichtig, inshallah. Ganz wichtig. Inshallah ta'ala war es das für heute. Und barakallahu fikum, dass ihr zugehört habt. Inshallah ta'ala, nächste Woche machen wir noch als Abschluss kurze Regeln über Itikaf und Zakat al-Fitr und den Tag von Eid. Wichtige Sachen, dass wir da kurz erwähnen. Inshallah ta'ala, so viel wir schaffen. Und dann war es das mit dem Abschluss. Dann ist die Woche drauf sowieso Ramadan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.